Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine. Willkommen! In den nächsten Minuten die Geschichte von Johnny Cash. Seine Karriere begann in den 1950er Jahren bei Sun Records, der Wiege des Rock'n'Roll. Mit Songs wie I Walk the Line traf er den Nerv einer Nation. Seine tiefe, raue Baritonstimme und der treibende Boom-Chicka-Boom-Sound seiner Gitarre waren unverwechselbar. Doch der Weg war steinig. Erfolgsdruck und exzessive Tourneen führten zu einer schweren Drogenabhängigkeit in den 60er Jahren. Die Wende kam durch June Carter, Sängerin aus der berühmten Carter Family, die er 1968 heiratete. Ihre Liebe rettete ihn. Er formte sein Image zu Man in Black, ein Zeichen für die Armen und Vergessenen. Seine mitfühlenden Live-Auftritte in Gefängnissen, festgehalten auf den Alben At Folsom Prison und At St. Quentin, machten ihn zur Stimme des Stimmlosen. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for the... Nach einem Karriereeinbruch in den 80er Jahren gelang in den 90ern ein umjubeltes Comeback. Der Produzent Rick Rubin holte ihn für die American Recordings ins Studio. Hier, nur mit seiner Gitarre, interpretierte er Songs jüngerer Künstler wie Nine Inch Nails' Hurt neu, roh, verletzlich und von überwältigender Ehrlichkeit. Diese späten Auftritte machten ihn für eine ganz neue Generation endgültig zur Legende. I hurt myself today to see if I still feel. Johnny Cash starb am 12. September 2003. Er ist einer der wenigen Musiker in der Rock'n'Roll, Country Music und Gospel Hall of Fame. Sein Erbe ist die unverwechselbare Stimme des amerikanischen Gewissens. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. Das war ein Porträt von Johnny Cash. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.